Erst Probleme mit einem Triebwerk, wenig später der unkontrollierte Aufprall auf der Oberfläche des Mondes. Die Mission der israelischen Raumsonde Bereshit ist in der letzten Phase gescheitert. Wir sind auf dem Mond, hieß es im Kontrollraum bei Tel Aviv, aber nicht so, wie wir es wollten. Bereshit war vor 7 Wochen mit einer Trägerrakete vom US-Raumfahrtbahnhof Cape Canaveral gestartet. Israel wollte nach den USA, Russland und China die 4. Nation sein, die auf dem Mond landet. Die unbemannte Sonde, in etwa so groß wie eine Waschmaschine, sollte eine israelische Flagge auf dem Mond aufstellen und das Magnetfeld untersuchen. Die Mission wurde weitgehend privat organisiert und finanziert. Israels Premierminister Netanyahu, der die Mission in einem Raum neben dem Kontrollzentrum verfolgte, sagte, er hoffe auf einen neuen Versuch in den nächsten 2 bis 3 Jahren. Die Verantwortlichen hatten im Vorfeld betont, dass die Landung der schwierigste Teil der Mission sei. Sie verbuchen die Mission trotz allem als Erfolg. Israel ist das 7. Land, dem es gelungen ist, in die Umlaufbahn des Mondes zu gelangen.